Und der fünfte Engel blies die Trompete, und ich sah einen Stern vom Himmel gefallen auf die Erde, und es ward ihm gegeben der Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes. Und er öffnete den Brunnen des Abgrunds, und es stieg Rauch aus dem Brunnen auf wie der Rauch eines großen Ofens, und es ward die Sonne verfinstert und die Luft vor dem Rauch des Brunnens. Und von dem Rauche gingen aus Heuschrecken über die Erde, und es wurde ihnen eine Macht gegeben, wie sie die Skorpionen des Landes haben. Und wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht schädigen das Gras der Erde noch alles Grün noch alle Bäume, nur allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes auf der Stirne. Und ward ihnen gegeben, nicht sie zu töten, sondern sie zu quälen 5 Monate lang, und ihr Quälen war wie das vom Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod begehren und nicht finden, und zu sterben verlangen und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Figur der Heuschrecken gleicht Rossen in Kriegsrüstung, und sie tragen auf dem Kopfe Kränze wie Gold, und ihr Angesicht ist wie Menschenangesicht, und sie hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne waren wie Löwenzähne, und sie hatten Panzer wie Eisenpanzer, und der Schall ihrer Flügel ist wie das Gerassel vieler Pferdewagen, die zum Krieg ziehen. Und sie haben Schwänze wie die Skorpionen und Stacheln, und in ihren Schwänzen liegt ihre Macht, die Menschen 5 Monate lang zu schädigen. Sie haben über sich als König den Engel des Abgrundes, der auf Hebräisch heißt Abaddon, auf Griechisch Apollyon. Das erste Wehe ist vorbei, siehe es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Und der sechste Engel blies die Trompete, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott, die zum sechsten Engel sprach, der die Trompete hatte, löse die 4 Engel, die gebunden sind am großen Flusse Euphrat. Und es wurden die 4 Engel gelöst, als die da bereit standen auf Stunde, Tag, Monat und Jahr, zu töten das Drittel der Menschen. Und die Zahl der Reiterscharen war 20.000 mal 10.000, ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich die Rosse und die Reiter auf ihnen im Gesicht, sie hatten feuerfarbige Panzer und hyazinthfarbige und schwefelgelbe, die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihrem Rachen geht Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen 3 Plagen wurde das Drittel der Menschen getötet, vom Feuer, Rauch und Schwefel, der aus ihrem Munde ging. Denn die Gewalt der Pferde ist in ihrem Munde und in ihren Schweifen, denn ihre Schweife gleichen Schlangen, sie haben Köpfe und damit schädigen sie. Und der Rest der Menschen, die nicht getötet wurden durch diese Plagen, sie taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht anzubeten die Dämonen und die goldenen, silbernen, ernen, steinernen und hölzernen Götzenbilder, die nicht sehen können, noch hören noch wandeln, und taten nicht Buße von ihrem Morden noch von ihrem Giftmischen, noch von ihrer Unzucht, noch von ihrer Dieberei.